Schillers-Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 20. April 1786. Wahrlich, ich fange an zu glauben, dass ihr Narren seid, denn so viel Glück, als euch auf eurer Reise begleitet, würde keinem gescheiten Menschen zuteil werden. Mitten im April entschließt sich der Himmel, seine Natur zu verleugnen. Die Elemente werden ihren Grundsätzen ungetreu, und die ganze Natur gibt sich ein öffentliches Dümanti. Und warum? Um den jüngsten Oberkonsistorialrat Körner aus Dresden mit seiner hoffnungsvollen Frau und seiner hoffnungsvollen Schwägerin angenehm reisen zu lassen. Und was habe ich, armer Versifex, von der ganzen Schönheit des Wetters? Just eben jetzt, da ich's allein genießen muß, und also gar nicht genieße, mich macht es verdrießlich, denn es erinnert mich an etwas, das mir fehlt. Bald hätte ich gesagt, dass ich euch vermisse. Alles lebt und webt hier und freut sich und fliegt aus und liebt und begattet sich. Und ich? Mein Zustand ist trostlos. Und ich, Armer, muß allein trauern und verlassen sein, blicken nach den Sphären, will mich keine Charitin, Muse, Nymphe, Schäferin, will mich keine hören. Im Ernst, ich bin's nachgerade überdrüssig, in meiner eigenen Gesellschaft zu sein. Man kann mir ohnehin nicht nachsagen, dass ich ein Spaßmacher oder, wie es unsere Weiberchen heißen, ein angenehmer Gesellschafter sei unter fremden Personen, vollends aber mir Spaß vorzumachen. Wahrhaftig, da ist Auditorium und Erzähler gleich schlecht. Hätte mir mein Freund Archenholz nicht zum Glück noch seinen gedruckten Brief an Neumann geschickt und mir seinen Besuch auf übermorgen angekündigt, wäre nicht gestern der Pachter aus Elysium bei mir gewesen und hätte er mich nicht zu einer großen Wasserreise nach Wittenberg in seiner Gesellschaft zwischen Himmel und Wasser auf einigen Brettern rechts und links die Elbe, dass man nicht ausweichen kann, und in seiner Gesellschaft. Ja, wo blieb ich? Hätte er mich nicht zu einer Reise nach Wittenberg auf der Elbe beredet und versteht sich auch schon gänzlich gestimmt, hätte nicht der Professor Becker einen Morgenspaziergang nach deinem Weinberge vorgeschlagen, ja, und hätte mir nicht das himmlische Antlitz meiner Hausfrau, der Frau Hofgärtnerin, freundlich gelächelt, wäre alles das nicht geschehen, welch eine Existenz für mich. So aber, seht ihr leicht ein, könnte ich eure Abwesenheit gar wohl verschmerzen, wenn ich nicht eben einige seltsame Kapricen hätte. Ich hoffe übrigens, da ich eure Freundschaft zu mir kenne, ihr werdet einer Neuigkeit, die mich sehr nahe angeht, eure Teilnahme nicht versagen und dem Glücke eures Freundes eine Träne der Freude weihen. Ich entdecke euch also das, dass mich die Neumannsche Familie schätzt, wie mir Archenholz beteuert hat. Der Huber ist ein Schlingel, ich meine den Sohn, dass er zurückbleiben will. Du sollst Vater und Mutter verlassen und deinem Weibe anhängen, heißt's in der Bibel, und hier ist noch etwas darüber. Aber so viel kann Richters Kaffeehaus und die kindliche Pflicht, den Mai nicht in Dresden bei uns zuzubringen, den Monat der Freude. Pfui! Aber lasst Kunzens diesen Brief nicht lesen. Ich muss euch den Stadtrichter noch einmal vorführen. Ich habe ihm seinen Vorschlag nicht ganz abgeschlagen, weil ich mir gern eine kleine Lust mit ihm machen möchte. Er ist ganz närrisch in die Idee verliebt, besonders da sie sich auf die höchste Ersparnis gründet. Der schäbigste Geizhals muss reisen, und unter allen möglichen Sorten von Reisen ist ihm diese die wohlfeilste. Er hat ausgerechnet, dass der Nachen bis Wittenberg 12 Taler kosten sollte. Wenn wir nun zu 4 wären, so käme er für 3 Taler nach Wittenberg. Daher die Sehnsucht nach meiner Gesellschaft. Ich sagte ihm, dass ich unendlich gern von der Partie wäre, wenn ich nicht fürchtete, euch zu beleidigen. Ich hätte die Reise nach Leipzig ausgeschlagen und würde also nicht wohl eine andere in Vorschlag bringen dürfen, ohne euch im höchsten Grade zu erzürnen, sagte ich. Das Beste wäre, riet ich ihm, er steckte sich hinter euch und suchte es durch seine Beredsamkeit und seinen Einfluss dahin zu bringen, dass ihr selbst mir den Vorschlag machtet und es von mir fordertet. Das wird nun ein himmlischer Spaß werden, wenn euch der Pinsel auf den Zahn fühlt. Alsdann rechne ich darauf, dass die Minna mich batzt, und da werde ich's schief aufnehmen und zum Trotz dableiben. Der Stadtrichter wird als ein Eintrachtstörer von euch und von mir angeklagt, und er soll Blut schwitzen, das für seinen Geiz. Schreibt mir doch pünktlich, wann ihr ungefähr in Meißen eintreffen werdet, dass ich mich danach richten kann. Die Zimmer sind gebohnt und gedielt, freilich die schönsten Bretter sind es nicht, dazu war Mademoiselle Faust viel zu geizig. Apropos, Herr Oberkonsistorialrat, du musst in Zerbst ganz schrecklich unruhige Stunden gehabt haben, weil ich in der ersten ruhigen einen Brief von dir kriegen sollte und noch darauf warte. Doch du hast ihn vielleicht über Nürnberg laufen lassen, ich will mich also immer noch gedulden. Den meinigen, den ich dir nach Zerbst schrieb, hast du hoffentlich bekommen. Es war ein Einschluss von Weimar an dich darin. Gearbeitet habe ich noch nichts, aber sobald ihr wieder hier seid, geht das rasch und warm weg, denn ich habe mir einiges vorweg geschafft. Herzlich sehne ich mich nach unserer Wiedervereinigung, das muss ich gestehen. Unterdessen, meine Lieben, denkt zuweilen an mich. Wisst, habe ich noch nicht gespielt, überhaupt noch keine Karte in der Hand gehabt, seitdem ihr fort seid. Ich glaube, jetzt habe ich's überwunden. Grüßt mir die gute Kunzische Geschichte recht herzlich. In einigen Monaten kommen wir ja alle zusammen. Was macht denn die Schneidern? Ihr seht sie doch auch und werdet sie recht schön von mir grüßen. Noch einmal lebet wohl. K. Körner, Minna, Doris und Huber, daß der verfluchte Kerl nicht mit zurückkommt. Ich sehne mich ungeduldig nach eurer Umarmung. Friedrich S.